aufzeichnen. Okay. Herzlich willkommen zur ersten Bundesvorstandssitzung nach dem Bundesparteitag in Neumarkt. Alle haben es, wie ich sehe, überlebt. Den Andreas Popp werde ich gleich nochmal versuchen, telefonisch zu erreichen. Stopp, Moment, der ist irgendwo im Zuschauerraum, sagt Twitter und im Chat. Ja. Okay. Da ist er jetzt. Katha ist schon wieder stumm gestellt. Ich begrüße alle neuen Mitglieder des Bundesvorstands zur ersten Bundesvorstandssitzung nach dem Bundesparteitag recht herzlich. Wir haben heute eine Bundesvorstandssitzung durchzuführen. Ich freue mich, dass alle anwesend sind. Es gibt eine gute Tradition, dass die Versammlungsleitung entweder an Markus oder an Sebastian abgegeben wird. Ich weiß nicht, wer von euch beiden wird das jetzt machen wollen. Ich bin wieder dran. Dann, Alios, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank. Da du ja schon die neuen Mitglieder begrüßt hast, begrüße ich nochmal die alten Mitglieder des Bundesvorstands und natürlich auch die Zuhörer im Zuhörerraum. Und dann können wir im Prinzip auch schon in die Tagesordnung starten. Da haben wir zunächst immer die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Dazu müssen mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder da sein. Da alle da sind, ist das erfüllt und wir sind beschlussfähig. So, ich denke, ihr habt natürlich alle heute den ganzen Tag damit verbracht, diese Tagesordnung zu studieren. Gibt es da noch Anmerkungen zu? Damit wäre dann auch die Tagesordnung für heute genehmigt. Dann haben wir im Protokoll vermerkt den Link zum Protokoll von der letzten Bundesvorstandssitzung. Gibt es dazu noch Anmerkungen, Anregungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, damit ist das Protokoll genehmigt. Und dann gebe ich jetzt aus alter Tradition an Swanhild und Sven für die Kennzahlen. Ja, der Deutsche Bundestag hat heute ein bisschen Geld überwiesen. Das habe ich ausgenutzt, um schnell die 299.800 Euro dahin zu schreiben. Aber es sind heute haufenweise Rechnungen eingetrudelt. Und wir haben ja auch viele Reisekostenanträge eingesammelt. Ich bin sicher, dass Irmgard ganz viel von dem Geld ziemlich schnell wieder ausgeben wird. Ja, und wir haben aktuell 32.031 Mitglieder und noch 214 schwebende Mitglieder, die ihren Beitrag noch zahlen müssen. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Dann steigen wir jetzt sozusagen in die normale Tagesordnung ein. Ich mache heute noch mal ein bisschen den Erklärbär immer mit für Andi, Kader und Incredible. Wir haben als erstes immer Aktuelles, also da könnt ihr euch auch gerne eintragen, wenn ihr noch was Kurzes zu berichten habt. Generell machen wir das auch so für die Rednerliste. Das heißt, wenn sich Debatten zu Anträgen oder so entwickeln, dann schreibt einfach euren Namen in das Pad unten rein. Ich frage jetzt noch mal kurz, Pad-Link habt ihr alle? Ja. Super, okay, perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 1, Aktuelles. Und da hatte sich Sven zuerst als in die Rednerliste eingetragen. Ja, Post-BPT sind natürlich jetzt erstmal die Satzungsänderungen, eine Umsetzung. Da kläre ich gerade mit den ganzen Verwaltungsmenschen, wie wir das am besten regeln mit dieser Mailkündigung. Da gibt es ja ein paar Sachen zu beachten von der Dokumentation her. Damit wir da natürlich einen sauberen Prozess in allen Gliederungen auch erreichen. Dann gibt es noch die Satzungsänderung der Streichung. Da ist ja der Bundesvorstand zuständig, so steht es ja in dem Satzungsänderungsantrag. Da entwickeln wir oder beziehungsweise ich mit ein paar Personen auch noch einen genauen Prozess. Das, denke ich mir, wird zum Ende der Woche oder zum Wochenende dann auch geklärt werden, wie wir das genau machen werden. Und dann gibt es ja noch den sagenumwobenen Satzungsänderungsantrag 3. Das ist natürlich eine etwas umfangreichere Geschichte, da müssen wir uns noch genauer mit beschäftigen, weil da auch noch ein Antrag heute auf der Tagesordnung zusteht. Und da werden wir uns aber, das kann ich ja jetzt schon mal so sagen, da werden wir uns noch auf unsere Vorstandsklausur, die jetzt ansteht, werden wir uns da auch noch genauer zu unterhalten müssen im Bundesvorstand. Dann der nächste Punkt ist, dass ich nochmal offiziell die ursprüngliche Beauftragung von Wilm erneuere, dass ich die Mitarbeiter der BGS, also Kerstin und Moritz, mit der Verwaltung der Datenschutzbelehrungen und der ganzen dazugehörigen Verwaltung beauftrage. Das war's von meiner Seite. Ja, danke Sven. Dann ist der Klaus als nächstes auf der Rednerliste. So schnell schon. Okay. Drei Punkte, zwei kleine, ein größerer. Der erste ist das mit dem Justizariat. Da hatte ich eine Ausschreibung gemacht, dass ich Unterstützung suche für Leute, die mir, das heißt dem Bundesvorstand, direkt zuarbeiten in allen möglichen Sachen, die mit Recht und Justiz zu tun haben. Da gab es zwei Bewerbungen. Mit den beiden Bewerbern habe ich auf dem BPD gesprochen. Und diese beiden haben das unglaubliche Glück, jetzt als in Anführungszeichen Justiziare des Bundesvorstandes in Amt und Würden zu sein. Das sind der Bernhard Kern und der Jochen Bokor. Und es gibt schon einen etwas größeren Haufen an To-Dos, den ich den beiden auf den Tisch legen werde. Das wird ganz angenehm für mich persönlich. Der nächste Punkt ist, morgen findet wieder ein Testlauf für die neuen Prozesse im Liquid Feedback statt. Das heißt, dieser Abgleich von der Mitgliedsdatenbank über die Clearingstelle an die Admins, was die übertragene Stimmberechtigung und der Gliederungszugehörigkeit angeht. Gleichzeitig werden als Pilotnutzer die Mitglieder des Landesverbandes Schleswig-Holstein eine Untergliederung im Bundesliquid erhalten. Herzlichen Glückwunsch, das sind die ersten dann. Das machen wir deswegen vor dem Stichtag, weil Schleswig-Holstein am 25. Mai Kommunalwahl ist und die das Teil gerne vorher hätten, um damit noch ein bisschen Wahlkampf machen zu können. Und der dritte Punkt ist der BPT. Der Florian will noch ein bisschen was zu sagen. Ich würde nur ganz kurz mal abreißen. Der Ablauf war im Großen und Ganzen so, wie er sein sollte, was zumindest die Dinge tagsüber anging. Wir haben Freitag zu lange gebraucht für die eine Debatte. Samstagabend haben wir uns die Debatte kaputt machen lassen. Aber tagsüber hat das mit diesen Zeitslots und dieser festen Tagesordnung sehr gut geklappt. Sonntags dann aufgrund der noch offenen To-Dos vom Freitag und Sonntag leider nicht mehr ganz so. Ich glaube aber, dass die Änderungen, die wir da eingeführt haben, auch das mit dem Pro-Contra-Mikro und diesen regelmäßigen Befragungen, dass das sehr sinnvolle Verbesserungen waren, die wir noch weiter verbessern werden bei den nächsten. Es gab unglaublich viele Helfer, die den ganzen drei Tage mitgemacht haben und geholfen haben von der Versammlungsleitung über die Antragskommission, das Catering, die Orga, die Security, die Bratwurstgriller aus Thüringen und alle, die ich, die Wahlhelfer und alle, die ich vergessen habe, da denen nochmal einen schönen Dank. Da haben wir auch noch einen Text ins Vorstandsportal gestellt. Zur Dauer von den drei Tagen, die wir jetzt das erste Mal so durchgezogen haben, das ist ziemlich hardcore. Das kann man tatsächlich wirklich nur machen, wenn es nicht anders geht. In dem Fall war es ja sinnvoll, das so zu tun, aber das müssen wir uns das nächste Mal gut überlegen. Beim Abbau gab es ein paar Probleme, weil die Leute während der Auszählung in den letzten beiden Abstimmungen größtenteils abgehauen sind, man aber nicht parallel abbauen konnte, sodass dann am Montagmorgen die Halle bis auf einen Helfer leer war. Da sind noch ein paar zurückgefahren, haben dann mitgeholfen, da hat dann alles noch geklappt. Aber wir müssen an eins denken, diese Selbstausbeutung, wie wir sie gerade praktizieren, nämlich dass die Helfer am absoluten Limit arbeiten, teilweise 36 Stunden wach sind, wie es bei der IT wohl der Fall war, das geht auf Dauer nicht gut. Das heißt, wir müssen in Zukunft in die Richtung gehen, dass wir solche Sachen eher nach außen geben und eben die Arbeiten bezahlen, damit sie jemand anders macht, aber nicht unsere Mitglieder, die ja auch durch die ganzen Tätigkeiten an der Teilnahme des BMTs eingeschränkt sind, bei Abstimmungen und Ähnlichem. Das fehlt uns am Moment das Geld. Allerdings haben wir, wenn ich das richtig weiß, ungefähr 1,3 Millionen Euro Außenstände an Mitgliedsbeiträgen. Wenn die werden Mitglieder ihre Beiträge zahlen würden, könnten wir, glaube ich, das nächste Mal auch ein Full-Service-BPT anbieten, bei dem von den Schnittchen über die Salzstangen am Tisch alles inklusive ist. Kann man immer überlegen, aber dazu fehlt ja das Geld, deswegen zahlt bitte eure Beiträge. Das war's, danke. Ja, danke Klaus. Vielleicht können wir dann auch für die Zeit des BPTs einen Bundesvorstand mieten, dann können wir auch mehr an den Debatten teilnehmen. Sebastian. Ja, danke schön. Ich habe nur zwei kurze Hinweise, und zwar wurden am Bundesparteitag besprochen, dass wir jetzt regelmäßige Vernetzungstreffen einführen. Das erste ist ein Kandidatentelefonkonferenz alle 6 Tage. Wer von den Bundestagskandidaten davon noch nichts gehört hat, der möge bitte gucken, dass er sich auf der Mailingliste für Bundestagswahlkandidaten registriert, beziehungsweise mir ganz kurz eine E-Mail schickt, damit ich den oder die eintragen kann. Wir wollen uns, wie gesagt, alle 6 Tage treffen, mal kurz durchtelefonieren, wo wir stehen, wie Strategie aussieht und so weiter, was wir alles machen, um den jetzt anstehenden Wahlkampf etwas sauberer über die Bühne bringen zu können. Das gleiche, in alle 6 Tage stattfindende Telefonkonferenz für die Wahlkampforga, also Wahlkampfkoordinatoren, Landesvorstände, wer auch immer, diese ganze Orga-Logistik und so weiter übernimmt. Auch da, wer Wahlkampfkoordinator eines Landesverbandes ist oder anderweitig dafür zuständig ist und noch nichts von diesem Treffen gehört hat, möge sich bitte ganz, ganz schnell bei mir melden, dann kriegt ihr noch eine Einladung und wir kriegen das alles hin. Ja, danke Sebastian. Und als nächstes die Katha. Ja, ich habe einige Zuschriften bekommen von einzelnen AGs, die nochmal gefragt haben, wie wir jetzt weiter vorgehen. Im Bereich Themenbeauftragung, ob jetzt nochmal jemand ernannt wird, wenn ja, wie das Verfahren ist und außerdem wer halt zuständig ist, ob weiterhin der Politikgeschäftsführer das ist oder ob das jemand anderes übernimmt. Dann gab es wohl eine Zusage an die AG Verkehr für eine kleine Veranstaltung. Da wurde wohl 500 Euro zugesagt aus dem PolGF-Topf und da war die Anfrage, ob das weiterhin besteht. Dann habe ich die Information von der AG Datenschutz, dass diese eine Konferenz plant, und zwar in Bayern für Ende August als teilweise Infoveranstaltung nach innen, aber hauptsächlich wirklich als Wahlkampfveranstaltung in Bayern zum Thema Datenschutz und Netzpolitik. Und da wollte ich mal anfragen, wie bisher das Verfahren war im Bundesvorstand, wie viel Geld für solche Veranstaltungen veranschlagt wurden, beziehungsweise ich wurde gebeten, das zu fragen. Ja, danke, Katha. Möchte da jemand was zu sagen? Also, wie ich das aus meiner Perspektive immer mitbekommen habe, hängt es so ein bisschen von dem Projekt ab. Ich glaube, wir haben auch eigentlich häufig dann gesagt, versucht es doch auch erstmal bei euren LVs, ob die euch nicht ein bisschen unterstützen können, weil der Bund halt im Moment so extremst klamm ist. Ich denke mal, das wird Svanel vielleicht am Wochenende oder übernächstes Wochenende dann auch mal für euch nochmal darstellen. Und dann eben beantragen, ne, für die Veranstaltung. Und was wir, glaube ich, gesagt hatten, irgendwann in einer letzten Sitzung, Verpflegung müssen wir da nicht unbedingt finanzieren. Also es gab auch schon eine Kostenaufstellung, so wie ich das gesehen habe. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau den Betrag, das kam gestern oder heute. Aber gut, das ist ja noch ein bisschen hin, das kann man ja sicherlich nochmal genau erklären. Gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu? Dann mache ich auch noch einen ganz kurzen Veranstaltungshinweis. Und zwar ist morgen in Köln die Hauptversammlung der Deutschen Telekom. Und da habe ich auch einen Link mit ins Protokoll gepackt. Da findet ab 8 Uhr, wenn ich das richtig erinnere, eine Mahnwache, 8.30 Uhr eine Mahnwache statt. Dann wird es um 16 Uhr eine Demonstration gehen und die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Alle weiteren Infos, da ist ein großes Bündnis hinter, also der AK-Vorrat, die Grünen, der CCC, Digitale Gesellschaft, D64, Piraten, junge Piraten, Freifunk Rheinland und so weiter. SPD ist, glaube ich, auch dabei. Also wenn ihr morgen noch nichts vorhabt im Laufe des Tages und es irgendwie nach Köln schafft und euch die Drosselkomm-Sache genauso auf den Keks geht, dann kommt doch und demonstriert mit. So. Gibt es noch weitere Ergänzungen für den Tagesordnungspunkt Aktuelles? Ja, und zwar habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass in Planung ist, mal ein Vernetzungstreffen zu machen aller politischen Geschäftsführer, aller Landesverbände, die so ein Amt innehaben, zusammen mit mir. Und angedacht ist als Termin der 15. und 16.06. Da haben wir jetzt, also da hat der Jens Beistedt die Initiative übernommen und alle angeschrieben. Und wir würden gerne irgendwo zentral in Deutschland, wahrscheinlich Hannover oder Osnabrück, da ein Vernetzungstreffen auf den Weg bringen, um nochmal drüber zu sprechen, wie dieses Amt in den einzelnen Landesverbänden ausgefüllt wird und was man sich vielleicht an Erfahrungen austauschen kann und was man voneinander lernen kann. Ja, danke Katha. Und wenn es dann nichts weiteres gibt, würde ich zum Tagesordnungspunkt 1.1, Bericht der Beauftragten, kommen. Bei diesem Tagesordnungspunkt haben eben unsere Beauftragten die Möglichkeit, aus ihrem Bereich kurz was zu berichten oder Fragen an uns zu stellen. Und da habe ich jetzt den Florenz, der sich seines Glückes eben noch nicht ganz bewusst zu sein schien. Florenz, wenn du da bist. Furchtbar, dieser Vorstand. Erst schickt er einen in die Therme, dann sagt die Frau, nö, mach mal lieber am Wochenende und jetzt muss ich auch noch was erzählen. Na gut, nur ganz kurz zwei Sätze, weil wir nächste Woche im Dicken Engel noch eine ausführliche Besprechung mit der Orga haben werden. Das ist am 23., glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, verlief soweit okay. Wir hatten zweimal ein paar Problemchen mit Mitgliedern. Das eine ist in ein Hausverbot gekommen. Das andere war eine Geschichte wegen dem Verkauf der sogenannten Orangenkollektion, was mit Swanhild und Tatsun dann geklärt wurde. Ansonsten verlief der Parteitag relativ problemlos. Die zwei Aufbautage und den einen Abbautag haben wir in diesem Falle sehr stark gebraucht. Hatte vor allen Dingen auch den Hintergrund, dass wir dieses Mal sehr, sehr viel selber gemacht haben und wenig auf vorhandene Technik bzw. auf vorhandene Ausstattung zurückgegriffen haben. So haben wir ja zum Beispiel 1500 Stühle noch angemietet gehabt, die wir auch vollends genutzt haben. Und deswegen war das wirklich notwendig. In zukünftigen Bundesparteitagen müssen wir mal gucken, ob wir das weiterhin brauchen. Es kommt immer darauf an, inwieweit wir das selber machen und inwieweit wir das quasi von der Halle gestellt bekommen. Ansonsten, die drei Tage an sich verliefen jetzt so von Orga-Seite her recht problemlos. Das Internet hat durchgängig funktioniert, wir hatten keine Stromausfälle. Also da nochmal tausend Dank an das gesamte Team. Besonderen Dank natürlich an den Kalle und seine Crew, den Uwe, der den Strom gemacht hat, sowie alle anderen, die beim Aufbau und beim Abbau geholfen haben und somit 6 Tage am Stück gearbeitet haben für die Partei und das fast durchgängig bis auf ein paar Stunden Schlaf, muss ich nochmal meinen allergrößten Respekt zollen. Ja, vielen Dank, Florenz. Gibt es Fragen an den Florenz? Ich kann das nochmal bekräftigen, was Florenz gesagt hat, also Wortmeldung Bernd. Einmal kann es nicht sein, dass die ganzen vielen ehrenamtlichen Kräfte, die auf dem Parteitag arbeiten, sich dann noch Kritik gefallen lassen müssen. Sie sorgen letztendlich dafür, dass wir überhaupt 3 Tage lang ordnungsgemäß tagen können. Denn wenn diese Personen nicht da wären, könnten wir gleich abbrechen. Zum anderen nochmal einen herzlichen Dank an alle, die unterstützt haben von der Küche bis zur Orga über Presse bis was war, wohin immer. Die sind ja sicherlich fast 100 oder über 100 Menschen gewesen. Und vielen, vielen Dank. Ihr bekommt immer nur ein Dankeschön, weil wir das nicht anders lösen können, aber ihr seid es, die das überhaupt ermöglichen können, dass wir Beschlüsse fassen. Vielen Dank. Also es waren weit über 200 Personen, wenn man das gesamte Presseteam noch mit integriert. Ich glaube, ich hatte in meiner Liste am Schluss über 270 Personen, die an diesem Parteitag was geholfen haben. Und da kommt gerade mein Abendessen. Super, dann guten Appetit und vielen Dank für deinen Bericht. Ich habe jetzt noch den Florian Bokor auf der Rednerliste. Ich weiß nur nicht, ob der da ist. Der hat doch selber Vorstandssitzungen. Nein, der ist nicht da. Der hat mir diesen Text gegeben, um den ins Protokoll zu geben. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es sind wohl nach und während dem BPT Mitglieder der Versammlungsleitung direkt von anderen Parteimitgliedern unsachgemäß kritisiert, unter Druck gesetzt und beleidigt wurden. Er lässt ausrichten, dass für alle, auch die vermeintlichen Fehler, die die Versammlungsleitung begangen hat oder begangen haben soll, ist er als Kopf des Teams alleine verantwortlich. Er hat das Team aufgebaut, koordiniert und, wenn es sein müsste, die Entscheidung getroffen. Den Erfolg hat man gemeinsam geschafft, aber die Fehler gehen auf seine Kappe, und er bittet darum, dass Kritik direkt an ihn gerichtet wird und nicht an vermeintlich beeinflussbare oder schwächere Mitglieder des Teams. Seine Kontaktdaten stehen im Wiki bzw. sind im Protokoll verlinkt. Ja, dann Klaus fürs Zusammenfassen. Haben wir noch weitere Beauftragte, die was sagen möchten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir den Tagesordnungspunkt 1 und kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Der nennt sich aktuelle Eingänge. Da auch nochmal kurz zum Verfahren. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir regulär nur Anträge behandeln, die sozusagen bis zum Sonntag vor der nächsten Bundesvorstandssitzung in dem oder in diesem Antragsportal im Wiki eingegangen sind. Dennoch, alle Anträge, die danach eingekommen werden, werden hier unter dem Top 2 kurz angesprochen, und wenn einer der Bundesvorstände meint, dass ein Antrag, der auch nach dieser Frist eingegangen ist, besonders wichtig ist, sodass man ihn auch in dieser Sitzung behandeln sollte, dann kann man das jetzt hier unter Tagesordnungspunkt 2 angeben. Es gibt im Moment einen Antrag, den seht ihr da, Top 2.1, Bedingungen für Start von Basisentscheid. Den ich persönlich, der ist irgendwie gestern oder ich glaube gestern bei uns eingegangen. Ich finde den eigentlich ganz sinnvoll und würde vorschlagen, den zu beraten. Ja, sehe ich genauso, weil wir müssen ja so nochmal genau über diese ganzen Sachen sprechen. Ich bin auch dafür, dass wir ihn beraten. Also man kann ihn ja kurz beraten. Ich glaube nicht, dass wir da intensiv drüber diskutieren müssen. Ja, super. Dann beraten wir diesen Antrag, und zwar nachdem wir unsere regulären Anträge bearbeitet haben, und kommen dann zum Tagesordnungspunkt 3, Anträge, wo wir jetzt eben erstmal die regulären Anträge behandeln. Unter Tagesordnungspunkt 3.1 haben wir einen Antrag Barrierefreiheit von zentralen Webangeboten. Der Antragsteller ist der X-Wolf. Bist du da und kannst deinen Antrag vorstellen? Ja, ich bin da. Hört man mich? Ja, bist du zu verstehen. Okay. Ja, der Antrag ist eigentlich recht simpel. Im Web klingt er natürlich sehr ausführlich, ist lang. Im Prinzip geht es nur darum, dass wir unsere Webangebote so bereitstellen, dass sie möglichst jeder benutzen kann, halt ohne Ausnahme und unabhängig davon, wie und womit und wo, unter welchen Bedingungen die genutzt werden. Nur das ist derzeit halt nicht überall der Fall. Und der Antrag gibt jetzt einen klar definierten Rahmen vor, nämlich die BitV, das ist diese Bundesverordnung, an die sich alle Behörden der Bundesrepublik seit schon 2003 halten müssen, also schon eine ziemlich alte Sache, und dessen Test, der BitV-Test. Das ist ein klar definierter Katalog an Faktoren, Bedingungen und Tests, die sind so beschrieben, dass jeder die nachvollziehen kann. Also das ist kein Hexenwerk, sondern eigentlich eher Qualitätsmanagement. Und das Testergebnis, was da rauskommt, das ist auch leicht zu verstehen von jemandem, der eben nicht in der Materie steht, nicht vom Fach ist. Also 90 von 100 Punkten ist gut, 95 von 100 Punkten ist besser. Ja, das kapiert halt jeder, da kann sich auch niemand dann rausreden. Das wurde für die Behörden geschrieben, also für Beamte, und da kann man eigentlich davon ausgehen, das sollten auch wir hinkriegen. Ja, der Antrag ist so gestellt, dass der für die Zukunft gilt und nicht für den aktuellen Stand an Webangeboten, den wir haben. dass nicht die aktuellen jetzt alle umstellen sollen. Da ist zwar eine Übergangsfrist drin, die man unbedingt versuchen sollte einzuhalten, aber inwieweit wir das zur Pflicht machen, oder das müssen wir sehen. Im Moment haben wir halt das Problem, dass viele Leute Webangebote machen, zum Beispiel eine Plakat-Spende-Seite kam jetzt kürzlich raus oder ein neues Theme. Und die Leute, die das machen, die haben gar keinen Rahmen, woran sie sich halten sollen. Die schweben in der Luft. Keiner sagt ihnen, das muss so oder so sein von der Technik. Das heißt dann immer nur, mach mal, aber nicht wie. Und dann komme ich als böser Wieser an und pömpel dann rum. Ja, Schwanheld fragte mich heute nach der Wirtschaftlichkeit. Da habe ich sie erstmal vollgestopft mit vielen Infos. Ich wollte da niemand bekehren. Im Prinzip kann man sagen, da der Antrag für die Zukunft gestellt ist, ist erstmal nichts an Kosten da. Was die Webseiten angeht, welche es jetzt betrifft, die www.piratenpartei.de, die ist bereits umgestellt. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Es gibt noch weitere Angebote, P-Shop, Plakaten-Website. Wie gesagt, das sollte man im Verlauf eines Jahres angehen, wenn man normale neue Versionen einstellt. Dann sollte man das mit berücksichtigen anhand dieses Kataloges. Und dann sollte das eigentlich auch kostenfrei sein, wenn das Piraten machen. Ja, soweit eigentlich dazu. Ja, vielen Dank, X-Wolf. Das Fragen an den Antragsteller. Wortmeldung Bernd. Ja, schieß los. Würde denn der Antragsteller an der Umsetzung mitwirken oder überträgt er die Aufgabe an die von ihm genannten Umsetzungsverantwortlichen? Hintergrund der Frage ist einfach, beispielsweise die SG-Website hat im Augenblick relativ wenige Unterstützer und ehrenamtliche Kräfte, und das ist ja auch eine zusätzliche Aufgabe. Ich bin in der SG-Website und habe dort die Webseite betreue ich gerade. und was andere angeht, also ich muss nur gefragt werden, da bin ich dabei. Es ist nur so, dass ich und auch der Bernd Schreiner oft von Projekten überrascht werden und dann erst, wenn die schon eigentlich stehen, davon mitbekommen. Und dann kann man natürlich nur nachträglich meckern, aber nicht vorher helfen. Ja, vielen Dank. Ich muss mich auch noch mal kurz entschuldigen. Ich hatte eben die Rednerliste, die es im Pad schon gab, übersehen, und nach der ist jetzt Sven der Nächste auf der Rednerliste. Ja, also grundsätzlich ist das natürlich eine absolut sinnvolle Sache. Und ich finde das natürlich sehr gut, dass wir da auch irgendwie eine ganz klare Linie dann auch verfolgen. Und für zukünftige Projekte ist es natürlich ganz klar, dass wir da, also ich bin absolut dafür, dass wir das dann auch so machen, dass wir darauf hinarbeiten. Bei fremder Software ist es natürlich mal ein bisschen schwierig, da kann man vielleicht über Themes oder so irgendwas machen, aber dass wir uns grundsätzlich dazu bekennen natürlich auch. Du hast oben noch so ein paar Sachen, das CM oder so, das sind natürlich spezifische Produkte, da braucht man nicht drüber sprechen, aber es geht natürlich um die Produkte, die natürlich auch die Wähler, die Bürger, die Mitglieder und so dann natürlich auch aufrufen. Also da überschneiden wir uns natürlich in ganz vielen Bereichen, aber wenn wir uns grundlegend dafür, für dieses Ziel aussprechen, finde ich das absolut gut. Ja, danke Sven für dieses Statement. Dann habe ich als nächstes Warnelt. Ja, danke. Ich hatte nicht nach der Wirtschaftlichkeit gefragt, sondern ich hatte tatsächlich nach den Kosten gefragt. Denn es ist so, dass wir mit unserem Geld im Moment extrem haushalten müssen. Und in dem was, auch wenn es in der Zukunft ist, muss ich scharf kalkulieren, was ich stattdessen woanders streichen muss. Und deshalb brauche ich schon irgendeinen Hinweis, irgendeine Zahl, wie viel Kosten dieser Antrag verursachen wird. Also ich glaube, Kosten, wenn wir Sachen selber entwickeln, wie so ein Theme oder so, Svanet, dann betrifft das auch keine Kosten, weil ja das Theme für unsere Website da auch selber erstellt wurde. Und ich glaube, hier geht es nicht um Kosten. Also so habe ich das jetzt auch, so sehe ich das eigentlich auch, weil es geht vorrangig natürlich auch um die eigenen Angebote. Wenn wir das kostenfrei bekommen, ist alles prima. Aber da möchte ich mich vorher eben wirklich gerne versichern. Nicht, dass plötzlich für irgendein Zusatzteil eben halt Geld ausgegeben werden muss. Also, wenn ich was dazu sagen darf, es ist so, dass Barrierefreiheit funktioniert dann, wenn man es schon in der Konzeptionsphase betrachtet und berücksichtigt, also in der Planungsphase. Und dann ist es eigentlich so, dass die Kosten geringer sind als bei normalen Projekten. Entsprechende Studien liegen vor, hatte ich dir ja gemailt. Kann ich auch Interessierten immer noch weiter mailen. Das ist schon lange durch. Es ist allerdings eher so, dass es viele sehr unseriöse Firmen noch gibt, die Kunden, die was in Auftrag geben, über den Tisch ziehen und die verkaufen dann Barrierefreiheit als Option, die man dazu kaufen kann und verlangen dafür viel Geld. Und wenn es solche Firma gibt, die uns ein Angebot macht, dann wäre meine Empfehlung, und nicht nur meine, sondern auch die von anderen, die sich damit auskennen, Finger weg von dieser Firma, die hat keine Ahnung, die will einen nur betrügen. Jo, vielen Dank. Und dann habe ich den Klaus noch auf der Rednerliste. Ja, ich habe jetzt überhaupt nichts gegen die Zielrichtung, finde ich gut. Was bei sowas immer nur wichtig ist, neben diesem schönen gemütlichen Beschluss, dass man sowas machen möchte, dass man weiß, was es betrifft. Also mich würde mal sehen, welche Seiten außer Piratenpartei.de das betrifft, beziehungsweise Piratenpartei.de trifft es ja nun nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wo man da jetzt dran denken muss in Zukunft, wer das umsetzt und wer oder ob überhaupt jemand das Ganze als Projektkoordinator oder ähnliches in die Hand nimmt, damit man bei solchen Sachen einen Ansprechpartner hat, den man greifen kann für Fragen. Und da gibt es ein neues Projekt, guck da mal drauf, dass da dass alles richtig geht. Und eine Rückfrage habe ich. Du hast gesagt, es betrifft nur zukünftige Angebote. Das heißt, wir müssen jetzt gar nichts machen, nur bei komplett neuen Angeboten eingreifen oder auch wenn wir oder auch perspektivisch bestehende Angebote entsprechend verbessern. Das würde mich noch interessieren. Ja, es gilt natürlich auch, eigentlich habe ich eine Übergangsfrist gemacht, weil wir werden auch, selbst wenn es Liquid Feedback wäre oder andere zentrale Angebote, die halt von vielen Leuten verwendet, irgendwann neue Versionen reinschreiben und dann sollte man das auch berücksichtigen. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass kaum eine Webseite über ein Jahr lang unverändert bleibt. Meistens wird sie danach sowieso gehackt, wenn da nichts gemacht wurde. Also von daher, für Änderungen und für was Neues gibt es was zu berücksichtigen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Mitglieder-Online-Beschlussportal oder wie auch immer man das Kind dann irgendwann mal nennt über diese Mitbestimmung, dann sollte man ja was Neues bauen, wahrscheinlich, nachdem was kommt. Und das muss man dann auch da dann berücksichtigen. Aber welche Webauftritte es konkret gibt, ja, wir können auf die Piraten-Webseite gucken. Oben links haben wir eine Lasche mit den zentralen Angeboten. Das ist derzeit Liquid Feedback, Forum, P-Shop. Ob man die Vorstandsseite da mit zuzählt oder nicht, muss man überlegen. Ja, und das sind im Prinzip die schon. Jetzt vielleicht als Projektseite noch die Piraten-Plakate-Webseite. Und das war es dann als zentrale Webseiten schon. Ja. Vielen Dank. Eins hatte ich vergessen zu beantworten, die Frage der Beauftragung oder wie mit den Tests, wer es tut. Also ich würde, hatte ich ja ein bisschen vorgeschlagen schon, das als Aufgabe der SG-Webseite sehen und ich denke, der Bernd wird da mir sicher zustimmen, dass wir das darin als Aufgabe sehen, diese Tests zu machen und dann Beratung vielleicht zu leisten. Ja, super. Dann hätten wir auch Hutträger zu dem Ding. Sebastian ist der Nächste auf der Tagesordnung, auf der Rednerliste. Ja, vielen Dank. Ganz grundsätzlich, super Idee. Barrierefreiheit ist eine unserer Forderungen, sogar zentralen Forderungen, wenn man betrachtet, dass wir für Teilhabe sind und Barrierefreiheit ist ein ganz elementarer Bestandteil der jeder Form von Teilhabe. Insofern sofort dafür, dass wir das grundsätzlich machen. Auf das Praktische bezogen, ich teile deinen Optimismus bezüglich des Aufwandes nicht. Ich habe ein paar Jahre als Webentwickler hinter mir und ganz so trivial ist das alles nicht. Und vor allem können wir nicht sagen, ja, Kosten entstehen uns keine, wir machen das ehrenamtlich. Die Kosten, die bei uns anfallen, sind der zeitliche Aufwand für unsere Mitglieder, sind die Ressourcen, die wir einfach nur begrenzt haben, und das ist eben zum Beispiel Zeit. Das heißt, eine wie auch immer geartete Umsetzungsverantwortung im nächsten Jahr beispielsweise sehe ich nicht erfüllbar. Gerade bei Tools wie Liquid Feedback oder ähnlichem, oder auch zukünftigen Abstimmungsplattformen, wenn solche etabliert werden, wird das deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, einfach weil das unglaublich teilweise arbeitsintensiv ist, weil teilweise die UI vollständig überdacht werden muss und so weiter. Wenn die Webseite das bereits erfüllt, ist das ideal, aber ich möchte davor warnen, zu glauben, dass das jetzt schnell ginge oder mit dem Beschluss quasi getan sei. Ich würde wirklich darum bitten, bevor wir das beschließen, das mit allen beteiligten Teams abzusprechen. Ja, danke Sebastian. Und dann noch einmal der Klaus. Ja, ganz kurz ein Hinweis. Liquid Feedback wäre nach der Definition dieses Beschlusses nicht von ihm betroffen, weil es tatsächlich eine Software ist, die extern entwickelt ist, wird auch nicht direkt für die Piratenpartei beauftragt, ist aber das nur am Rande. Einen Punkt habe ich nicht ganz, würde ich gerne nochmal festhalten, und zwar, wenn es ja jemand gibt, der beauftragt wird, dann sollte das jemand mit einem Namen sein und kein Team oder keine AG, sondern jemand, den man greifen kann, der die Verantwortung für das Projekt direkt persönlich übernimmt mit. Ja, danke Klaus. Die Rednerliste wäre dann jetzt erschöpft. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, ich würde einfach gerne noch wissen, inwieweit die momentanen Themes, die wir für WordPress haben, also zum einen für die Kandidatenseite, zum anderen die für die die auf der Bundeshomepage bzw. auf vielen anderen Homepages verwendet werden, inwieweit die schon dafür ausgelegt sind. Also die Bundesseite, das Theme beruht auf das Theme Piratenkleider. Das erfüllt das schon. Das habe ich zusammen mit einer Kollegin getestet, also die das neutral auch getestet hat und einen WCAG-Test gemacht hat. Das ist eine andere Form des Bitfor-Tests, die noch ein bisschen tiefer geht. Also da haben wir schon erfüllt, und das Piratenkleider-Theme, das wird von mir gemaintained und wird ziemlich breit verwendet. Was ältere Themes angeht, es gab ein Theme von den Berlinern, das inzwischen auch nicht mehr dort verwendet wird. Das hat es nicht erfüllt, es wird allerdings noch teilweise verwendet. Ich denke allerdings, das wird auch bald immer weniger verwendet werden, weil die Leute auch was Neues wollen. Es gibt von der SG-Gestaltung ein neues Kandidaten-Theme. Das hat allerdings noch ein paar Bugs, die, so wie es der Christoph bei der Incredible gesagt hat, auch noch behoben werden. Und da bin ich optimistisch, dass die das auch tun. Wortmeldung Bernd, einmal kurz dazwischen. Ja, die Redeliste ist leer, du darfst. Können wir bitte zur Beschlussfassung kommen? Wir diskutieren diesen Antrag jetzt seit 20 Minuten in epischer Länge, und ich würde gerne darüber jetzt beschließen. Das können wir tun, sobald die Redeliste leer ist, und das ist sie jetzt. Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt... Das scheint so zu sein. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Bernd. Ich bin dafür, sofern es keine Kosten verursacht. Sebastian. Ich enthalte mich, weil ich grundsätzlich dafür bin, aber mir gewünscht hätte, dass man das im Vorfeld mit mehr Teams abspricht. Ich bin auch für diesen Antrag, und Swanelt. Ich enthalte mich, weil es da zu viele Sachen gibt, die ich nicht im Vornherein abschätzen kann. Sven? Ich bin dafür. Das ist für künftige Projekte und finde ich sehr sinnvoll. Und es ist auch auf jeden Fall machbar als Richtlinie. Katharina? Ich bin dafür und bedanke mich recht herzlich beim Antragsteller, dass er es auch selbst mit übernimmt. Dazu? Ich enthalte mich mit derselben Begründung wie Swanel und Sven und Sebastian. Ja, ich bin dafür. Ich denke, wenn man das von vornherein berücksichtigt bei Webprojekten, profitieren alle. Das ist grundsätzlich so bei Barrierefreiheit. Ja. Und Andi? Ich schließe mich an, ich bin auch dafür. Ja, vielen Dank. Dann hätten wir diesen Antrag angenommen. Vielen Dank. Wer ist jetzt umsetzungsverantwortlicher? Die SG Website, die genannt ist auch im Antrag, ne? Also. Ja, es betrifft viele Ressorts. Also da müssen wir halt insgesamt dann mit neuen Projekten darauf hinweisen, anhand dieser Kriterien diese Projekte zu erstellen. Okay. Ich nur. Oh. Okay. Gut, kommen wir nun zu Tagesordnungspunkt 3.2. Das ist ein Antrag des Bundesvorstands an den Bundesvorstand, und zwar ein Antrag auf einen nicht öffentlichen Sitzungsteil. Ja, wie üblich gibt es da dann auch Gründe für, dass es zum Beispiel um Personen geht. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Also nur zur Klärung. Es geht unter anderem um einen größeren Haufen von Anträgen auf Ordnungsmaßnahmen, die wir nicht in der öffentlichen Vorstandssitzung besprechen können. Und deswegen die Formalie, dass wir das hier beantragen und am Ende der heute stattfindenden öffentlichen Sitzung das Ganze nicht öffentlich weitermachen. Ja, vielen Dank, Klaus. Weitere Wortmeldungen, Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Bernd. Dafür. Sebastian. Dafür. Ich bin auch dafür. Swanelt. Dafür. Sven. Yep. Katha. Dafür. Klaus. Ich bin dafür. Christoph. Dafür. Und Andi. Dafür. Damit hätten wir einen einstimmig angenommenen Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Den machen wir im Anschluss an diese öffentliche Sitzung. So, jetzt haben wir noch den Antrag 3.3, den wir ja eben mit auf die Tagesordnung draufgenommen haben, Tagesordnungspunkt 3.3, Bedingungen für den Start vom Basisentscheid. Der Antragsteller ist der Entropie und ich sehe ihn auch schon im Sprecherraum. Ja, hallo, ich bin der Antragsteller von dem Umlaufbeschluss und auch von dem Antrag Satzungsänderung Nummer 3. Und ich habe hier diesen Antrag reingestellt, weil ich mir natürlich schon Gedanken gemacht habe, wie man das Ganze umsetzen kann und auch umsetzen sollte. Und ich habe gemerkt, dass einige versuchen, den Bundesvorstand bereits zu trollen mit Anträgen. Das soll natürlich nicht sein. Momentan ist es so, ich habe bereits sehr viel positives Feedback erhalten. Viele Leute sind enthusiastisch und wollen mitmachen, wollen da mithelfen, dass man das umsetzt. Und wir wollen das Ganze jetzt mal, die ganzen Prozesse umsetzen und die Software einrichten und programmieren. Und dieser Antrag geht darum, dass der Basisentscheid eigentlich erst öffentlich oder erst gestartet wird, sobald alle Mitglieder die Möglichkeit haben, sich zu akkreditieren. Also das ist sehr wichtig, weil wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen von einigen Mitgliedern bereits die Teilnahmeberechtigung an und auch Anträge an, und andere könnten da nicht teilnehmen, dann hätten sie einen Vorteil. Deswegen steht in diesem Antrag ganz klar drin, dass diese Teilnahmeberechtigung, die für die Teilnahme auch wichtig ist oder Voraussetzung ist, dass die nur dann festgestellt wird, wenn alle Mitglieder diese gleichen Möglichkeiten haben, ihre Teilnahmevoraussetzung nachzuweisen. Also dazu gehört ihre persönliche Identifikation und dass sie ihre Mitgliedsbeiträge gezahlt haben. Und zweitens, wenn diese Prozesse zur Anmeldung von Teilnehmern, zur Annahme und Veröffentlichung von Anträgen und zur Feststellung von Quoren funktionieren. Das heißt, nur wenn das funktioniert, dann könnte man das alles freischalten. Gleichzeitig wird auch klargestellt, dass natürlich auch bis zu diesem Zeitpunkt Mitglieder bereits sich ja inoffiziell akkreditieren lassen können, dass man das alles feststellt. Aber erst wenn alle alle die gleichen Chancen haben, dann wird es für alle anerkannt. Das ist also praktisch nur eine Klarstellung, dass der Basisentscheid frühestens ab diesem Zeitpunkt beginnen würde. Ja, vielen Dank, Entropie. Und ich habe auch schon zwei Redner auf der Rednerliste. Der erste wäre der Klaus. Okay, ich möchte erstmal festhalten, dass ich mich von den Anträgen und den bisherigen Anmeldungen persönlich nicht getrollt fühle. Wenn Mitglieder ihr neues Recht wahrnehmen, sehe ich das nicht als Trolling an. Das andere ist, ich möchte einen Hinweis, es gibt in den letzten beiden Tagen einen relativ großen Druck auf den Bundesvorstand von Einzelnen und von einzelnen Piraten, die darauf hindrängen, dass wir unbedingt eine Pressemitteilung rausgeben mit dem Inhalt, was wir jetzt alles beschlossen haben. Ich wollte darauf hinweisen, dass wenn wir diese Pressemitteilung rausgeben und es gleichzeitig beschließen, dieses Instrument zu inaktivieren, dass das nicht ganz zusammenpasst. Ich werde heute gegen diesen Antrag stimmen. Der Satzungsänderungsantrag ist mit Annahme wirksam geworden. Ich weiß nicht, ob ich mich, wenn ich hier sage, ja, ich deaktiviere dieses Instrument, mich dagegen die Satzung stelle. Deswegen sage ich hier nein. Und im vierten Punkt habe ich es leider vergessen. Vielleicht fällt mir noch ein, da trage ich nach. Ja, danke Klaus. Als nächstes hätte ich den Sven auf der Rednerliste. Also wir inaktivieren ja nicht diesen Basisentscheid und wir setzen ihn ja nicht aus, so dass wir gegen die Satzung verstoßen. Wir müssen nur für alle die gleichen Voraussetzungen schaffen. Und das sehe ich mit diesem Antrag eigentlich schon, weil ich sehe die Schwierigkeiten in der Umsetzung. Das benötigt alles Zeit. Und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass wir uns da nochmal ausgiebiger zu diesem Thema beraten müssen. Und deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, hier so ein Pausezeichen zu setzen, bis die ganzen Formalien, ich könnte hier ein paar Wörter sagen, die bei einigen jetzt wieder böse aufstoßen würden aus dem letzten Jahr, aber bis wir diese Voraussetzungen geschaffen haben. Da sind ist eine Menge Vorarbeit notwendig. Ja, danke Sven. Als nächstes habe ich mich selber auf die Rednerliste geschrieben. Allerdings hat Sven im Prinzip schon das gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben das beschlossen, es ist in der Satzung jetzt sozusagen aktiv, aber wir können sozusagen rein technisch, faktisch noch nicht umsetzen. Und darauf einen Hinweis zu geben, wann das auch tatsächlich real was wird, das finde ich gut und deswegen würde ich diesen Antrag unterstützen. So, dann nochmal Klaus. Ja, zudem, wir stellen irgendwas fest, in der Begründung steht explizit drin, solange für Mitglieder nicht die Teilnahmeberechtigung festgestellt wird, ist das Instrument Basisentscheid inaktiv. Das ist genau der Grund, warum ich heute formal Nein sagen möchte, weil ich wie gesagt nicht weiß, ob ich gegen die Satzung verstoße, wenn ich dieses Instrument durch diesen Beschluss deaktiviere. Ansonsten ist es natürlich sinnvoll zu sagen, dass das Teil nicht morgen starten kann. Von daher ist die Intention des Antrags schon richtig. Und der Punkt, den ich vorhin vergessen habe, ich habe nicht ganz verstanden. Auf der einen Seite sollen wir keine Teilnehmer akkreditieren, weil das nicht geht, wegen den unterschiedlichen Voraussetzungen. Auf der anderen Seite soll es informell aber doch gehen. In dem Fall würde ich einfach vorschlagen, dass wir schlicht und einfach dann sagen, das Teil läuft noch nicht, wir brauchen Prozesse und Orga-Fu und ich glaube, für diesen Online-Teil fehlt auch noch eine Software. So lange muss die Partei warten, bis sie das neue Tool nutzen kann. Ja, das war's. Ja, danke Klaus. Jetzt habe ich noch einen Bär in der Rednerliste. Ja, ich werte diesen Beschluss als letztendlich als Hinweis, die Dinge zu berücksichtigen. Insofern würde ich den auch interpretieren und auch mit Ja stimmen, um dem Antragsteller zu sagen, ja, das wird dann mit berücksichtigt bei der anstehenden Definition der Zuständigkeiten, Entwicklung von Prozessen und Erarbeitung von einer Softwarelösung. Insofern würde ich den Antrag gerne nur zustimmen zur Kenntnis nehmen und nicht beschließen wollen. Danke, Bernd. Und Swanhild. Ja, ich wüsste gerne, ob ich für diesen neuen Satzungsteil ein Budget bereitstellen muss und wenn ja, in welcher Höhe etwa oder ob das alles ehrenamtlich gemacht wird und keine Kosten entstehen oder ich kann es überhaupt nicht beurteilen, deshalb frage ich lieber nach. Also ich versuch's mal gerade, also das ist ja ein bisschen auch, glaube ich, die Intention hinter dem eigentlichen Antrag, den wir ja gerade beraten, dass halt vieles noch im Unklaren ist. Das heißt, es muss technisch umgesetzt werden und da ergeben sich dann natürlich irgendwelche Aufwände, bestimmt auch irgendwelche Kosten raus. Aber all das ist, vermute ich jetzt im Moment, halt noch schwer zu beziffern. Aber ich gebe das auch gerne mal, beziehungsweise ich sehe, Sven ist auf der Rednerliste auch noch. Na gut, also die technischen Voraussetzungen sind natürlich klar. Wenn wir eine Software haben müssen dafür, muss diese natürlich irgendwo entweder durch ehrenamtliche Tätigkeit oder durch Geld bezahlt werden. Das ist natürlich der Punkt. Von der Infrastruktur, denke ich mir, ist es kein Problem. Gut, aber abschätzbar ist es natürlich im Moment noch nicht. Und da würde ich natürlich den Entropy bitten, dort auch vielleicht, wenn er sich ja schon dafür bereit erklärt hat, ein Konzept zu erstellen mit ungefähren Sachen, wie er sich das für sich vorstellen könnte, damit wir das dann vielleicht auch in Kürze in unsere Besprechung mit einbinden können. Darf ich was dazu sagen? Ja, klar. Also momentan sind natürlich keine Kosten geplant oder auch keine Kosten absehbar. Wir wollen das Ganze erstmal ehrenamtlich anpacken und diese Prozesse definieren, auch vielleicht mal testen und frühestens zu dem Zeitpunkt könnten wir überhaupt erst abschätzen, welche Kosten auf uns zukommen. Dieser Antrag hat damit aber nichts zu tun. Dieser Antrag stellt einfach nur klar, dass alle Mitglieder gleichberechtigt sind. Also würde der Bundesvorstand praktisch das nicht so handhaben und einzelne Mitglieder bereits bevorzugen und andere Mitglieder nicht als teilnahmeberechtigt zulassen oder anerkennen, dann würde er eigentlich auch einen Satzungsverstoß oder Gesetzesverstoß begehen, weil er gewisse Mitglieder bevorteilt. Und dieser Antrag soll einfach nur klarstellen, also auch für alle Mitglieder, dass alle Mitglieder gleichberechtigt sind und dass erst zu dem Zeitpunkt, an dem alle Mitglieder die gleichen Chancen haben, auch dieser Basisentscheid wirklich umgesetzt werden kann. Ja, vielen Dank. Dann noch einmal Klaus. Ja, ich habe zwar jetzt gehört, dass keine Kosten absehbar sind, frage mich dann aber, wo dieses Online-Tool laufen soll, ob dann jemand bei Host Europe einen Server spendet oder ob das auf der Bundes-IT laufen soll und man dort denkt, dass dort keine Kosten entstehen. Das sollte man vielleicht perspektivisch noch klären. Das ist allerdings heute nicht ganz so wichtig. Das andere, wir können diesen Antrag beschließen, das tut kein weh. Auf der anderen Seite steht in dem Antrag X011, diese Entscheidungsordnung dieser Basisentscheider, dass es Verantwortliche gibt, die entscheiden, wann diese Entscheide stattfinden. Das ist im Moment der Bundesvorstand. Insofern könnten wir einfach durch eine Entscheidung, dass diese Entscheide erst dann stattfinden, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, das einfach selbst umsetzen. Wollte ich noch darauf hinweisen, dass das schon auch ohne diesen Antrag möglich ist, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt nicht an, dass drei Leute mit einer Urne und einem Kreisverband für die Partei sprechen, sondern erst wenn das bundesweit organisatorisch vorhanden ist. Ja. Kann ich kurz auf etwas hinweisen? Es geht jetzt nicht um die Abstimmung selbst, die kann in der Tat, können die Verantwortlichen festlegen, sondern es geht auch um diese Pipeline der Anträge. Denn die Leute, die zuerst akkreditiert sind, können auch zuerst Anträge reinstellen und können auch dafür Unterstützer sammeln und hätten dann einen Vorteil, dass sie zuerst Anträge zur Abstimmung bringen könnten. Wenn man aber allen Teilnehmern das gleiche Recht gibt, ihre Anträge gleichzeitig reinzustellen, dann hätte keiner einen besonderen Vorteil dadurch. Ja, vielen Dank nochmal für die Klarstellung. So, wenn ich das richtig sehe, ist die Rednerliste jetzt leer. Ja, sie ist leer. Ist okay. Ach so, ich dachte, das wäre noch von deinem letzten Wortbeitrag die Wortmeldung gewesen. Nee, ich hätte jetzt noch was, aber ein Zwiegespräch hilft uns nicht weiter. Wir haben einen größeren und wichtigeren Punkt dahinter, deswegen können wir Schluss machen. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Bernd. Bin ich noch zu hören? Ja. Ja. Prima. Ja, zur Abstimmung. Bernd. Wie gesagt, ich nehme den Zustimmen zur Kenntnis, ja. Das heißt, du stimmst zu. Ja, es heißt eigentlich was anderes, aber ich sage erstmal ja. Ich bin gerade im Abstimmungsmodus, ich kenne nur Ja-Nein-Enthaltung. Sebastian. Enthaltung. Ich bin für diesen Antrag. Swanhild. Ich enthalte mich, weil da zu viel ist, was ich nicht übersehen kann. Sven. Also ich bin dafür. Katha. Ich bin dafür. Klaus. Ich bin wie angekündigt aus dem formalen Grund dagegen. Christoph. Ich bin dafür. Und Andi. Dafür. So, damit sind wir auch mit den Anträgen diesmal durch. Das waren ja gar nicht so viele. Und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Bundesparteitag 13.2. Und zwar soll es jetzt um die Diskussion gehen, wo wir den nächsten Bundesparteitag machen. Wir hatten in der letzten Bundesvorstandssitzung, wurden uns ja schon die Optionen vorgestellt, in denen das möglich ist. Ja, wir hatten dann gesagt, dass wir das auf diese Woche verschieben und dann nochmal drüber beraten und vielleicht auch heute schon zu einer Entschließung kommen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wer jetzt auf die Tagesordnung gesetzt hat. Klaus, möchtest du vielleicht als BUFO, als zuständiger BUFO nochmal kurz da einleiten? Auch wenn der Florenz noch da ist. Ja, der ist ja auch da. Florenz. Ich bin ja nur deshalb hier. Ich wollte ja gar nichts zum bisherigen Parteitag sagen. Ich habe euch heute nochmal, vorhin, nochmal eine Liste geschickt mit einer Aufstellung, inwieweit sich die beiden jetzt unterscheiden. Also es geht ja einmal um die Messe Bremen, genauer gesagt Halle 7 und einmal um den Hannover, ums Hannover Kongresszentrum und da die Eilenriede-Halle. Beide sind von der Größe her relativ identisch. Also beide größer als Bochum und deutlich größer als Neumarkt von der Fläche her, wobei Bremen mit 4000 Quadratmeter nochmal 500 Quadratmeter größer ist. Platz bieten sie aber in etwa gleich. In Bremen sind ein paar mehr Nebenräume enthalten, die sich über drei Ebenen, verteilen. In Hannover sind 7 enthalten. Wir haben bei beiden einen Pflichtcaterer. Wir können in Bremen die Sicherheit und den Rettungsdienst selber stellen. Das ist in Hannover nicht möglich. In Bremen ist der Presseraum etwas kleiner. Ja, was heißt, er ist nur halb so groß. Aber durch die diversen Nebenräume tut sich das eigentlich nicht viel. Nachteil in Hannover ist, dass die Halle direkt neben der Haupthalle ist und somit genauso hoch ist, also etwa 10 Meter, und es dadurch sehr schwierig wird, den Saal ruhig zu kriegen. Das ist in Bremen deutlich einfacher, weil das eine normale 2,20 Meter Deckenhöhe hat. Termin, beide sind Anfang Dezember, unterscheiden sich jeweils um eine Woche, also es gibt auch nicht viel. Von den Kosten her ist es so, dass wir deutlich günstiger in Bremen sind, also dort liegen die Ortskosten etwa bei 40.000, während wir in Hannover etwa 50.000 auf den Tisch legen müssten. Das Ganze sind natürlich Nettokosten. Brutto zeichnet sich das dadurch aus, dass wir etwa bei 80.000 in Bremen liegen, inklusive der Orga-Kosten, und etwa bei 90.000 in Hannover. Von den Anfahrtszeiten her ist natürlich Hannover etwas günstiger gelegen. Das zeichnet sich in der durchschnittlichen Anfahrtdauer. Im Unterschied sind da eine knappe halbe Stunde. Am weitesten haben es in dem Fall die Münchner. Die müssen entweder 6 Stunden 40 im Durchschnitt etwa fahren mit dem PKW, beziehungsweise nach Hannover 5 Stunden 40. Also fast eine Stunde mehr noch nach Bremen. Ja, vielen Dank, Florenz. Gibt es Diskussionsbedarf, Anmerkungen, Fragen? Wortmeldung, Bernd? Ja, Bernd, schieß los. Ist denn in Bremen angesichts eines relativ kleinen Landesverbandes sichergestellt, dass tatkräftige Unterstützung vor Ort auch da ist, oder müssten wesentliche Dinge dann durch Zuleistung anderer Landesverbände realisiert werden? Da wir mittlerweile ja eigentlich ein recht fixes Team haben und uns ähnlich wie jetzt in Neumarkt auch eigentlich nur so zwei, drei Leute, die aus dem lokalen Bereich kommen, benötigen, sehe ich da keine Probleme. Zudem hatte ich im Vorfeld schon mal mit Sven gesprochen und er hatte mir da die Caroline zum Beispiel mit an die Hand gegeben, die ich als sehr kompetent einschätze und wo ich denke, dass wir da durchaus die zwei, drei Leute zusammenkriegen. Dann habe ich den Sven auf der Liste. Ja gut, Bremen ist aus verständlichen Gründen natürlich für mich eine sehr schöne Option, da brauche ich kein Hotel. Aber ich denke schon, so habe ich das auch mit Florenz besprochen, damals, als die Halle hier besichtigt wurde, auch, dass vor Ort ein relativ kleines Team sich vielleicht um das Umfeld so ein bisschen kümmern kann. Also so ein bisschen Orga in der Abendgestaltung, Tipps, Hinweise, vielleicht ein paar Reservierungen hier und da machen kann, ein bisschen Organisationen von Veranstaltungen oder sowas. Das denke ich mir, das ist auf jeden Fall leistbar. Wir haben ja sehr engagierte Mitglieder, die sich auch gerne um sowas kümmern werden, denke ich mir. Und das Orga-Team selbst für den BPT kann dann sicherlich auch hier vielleicht mal bei Fragen anfragen. Aber Florenz sagte, da brauchen wir wirklich kein großes Team. Ja, vielen Dank. Dann Swanhild, bitte. Vorab für mich persönlich sind Hannover und Bremen gleich weit entfernt. Es ist mir egal, ob ich über die A1 oder über die A7 fahre. Die Bremer haben im vergangenen Jahr sehr viel in Niedersachsen geholfen. Und deshalb bin ich sehr sicher, dass die Niedersachsen sich revanchieren werden und bei den Bremern helfen werden. Ja, vielen Dank. Andi. Ja, ich spreche mich jetzt einfach mal ganz dreist für Bremen aus. Das hat zwei Gründe. Zum einen, für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt 6 oder 7 Stunden fahre, das ist auch schon egal. Der hat im Arsch. Beziehungsweise gut investiert natürlich. Der Knackpunkt ist aber jetzt als rein politische Entscheidung jetzt für mich. In Hannover gab es schon mal einen Bundesparteitag, auch wenn den vielleicht viele noch nicht mitbekommen haben. Bremen hatte noch gar keinen und nachdem sie sonst sich relativ ähnlich sind, würde ich mich da einfach mal für Bremen aussprechen. Ja, vielen Dank. Klaus. Ja, nur eine Frage Richtung Swanhild. Haben wir das Geld denn dafür? Wofür jetzt? Ja, na, die 70 oder 80.000, die das Ganze dann halt kostet. Aber beziehungsweise brutto sind sie ja 80, knapp 90.000. Ich glaube, da muss ich nochmal scharf nachrechnen. Das ist verdammt viel Geld. Und vielleicht müssen wir dort an verschiedenen Stellen kürzen. Denn ich habe zum Beispiel noch das ganze Geld für die Übernachtung zusammenbekommen. Ich bekomme auch keine Spenden mehr für den Gebärdendolmetscher. Und möglicherweise gibt es auch hier und da noch Sachen, die wir dann vielleicht streichen müssten, weil das Geld nicht vorhanden ist. Wenn ich da kurz ergänzen darf, es wurden insgesamt für dieses Jahr, glaube ich, 140.000 beschlossen und damit wäre Bremen machbar, wenn die Kosten, die ich für Neumarkt kalkuliert habe, so passen. Ich glaube, wir sind leicht drüber, wobei wir das durch die Catering-Einnahmen wohl ausgleichen können. Aber ansonsten, Hannover müssten wir sicherlich etwas reinstreichen. Und dann, um die Fragen aus dem Chat noch eben zu beantworten, wo ich schon mal dran bin. Es gibt in Bremen auch die Möglichkeit, die Übernachtungshalle zu mieten, direkt von der Messe, also ist quasi direkt gegenüber. Ist allerdings nochmal deutlich teurer als hier in Neumarkt. Ist uns veroptioniert, also können wir auch noch kurzfristiger entscheiden. Würde 2.500 Euro kosten. Bezüglich dem Freikauf vom Catering, das lohnt sich im Normalfall nicht. Also ich werde mit dem Caterer sprechen, ob wir irgendwie quasi die vegane Verköstigung über den Cocker Squad machen können, ohne ein Korkgeld zu bezahlen oder ein geringes Korkgeld zu bezahlen. Aber im Allgemeinen denke ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall anstrebe, ist, dass wir, ähnlich wie wir es in Neumarkt jetzt gemacht haben, dass wir Bons verkaufen, sodass der Catering-Umsatz zumindest über uns läuft. Das bedeutet zwar nicht, dass wir Gewinn machen, aber der Umsatz bringt uns ja in der Parteienfinanzierung auch was. Aber erst in 2 Jahren. Ja, vielen Dank. Mein Wortbeitrag hat sich aufgelöst und Sven. Ja, Florenz hat das eben schon gesagt, dass mit der Übernachtungshalle, dass das möglich ist. Dann möchte ich das auch nochmal sagen, Niedersachsen und Bremen arbeitet in der letzten Zeit sehr gut und sehr eng zusammen. Gerade hier im Umfeld haben wir auch sehr viele Niedersachsen, die sicherlich auch gerne hier unterstützen würden. Und Andi, ich bin auch von Bremen nach Bayern, ins tiefste Bayern gefahren. Das ist gar nicht so schlimm. Nach Neumarkt waren es irgendwie auch nur 5 Stunden knapp. Das geht eigentlich von der Zugverbindung. Es ist wirklich sehr schön. Von München nach Bremen fährt auch ein Zug durch hoch hier. Also ich denke mir, Bremen ist eine gute Option. Das war keine Beschwerde. Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Ich wollte nur mal sagen, dass ich ja den umgekehrten Weg hatte. Wollen wir darüber abstimmen? Dann haben wir nämlich eine Entscheidung. Ja, genau. Die Rednerliste ist nämlich auch schon wieder leer. Und das wäre jetzt auch mein Vorschlag zum weiteren Verfahren, dass wir vielleicht kurz eine erste Abstimmung machen im Approval-Modus oder jeder muss sich für eins entscheiden und dass wir dann noch einmal ganz formell über den dabei rausfallenden Ort dann abstimmen. Ist das für euch so okay? Approval und Mehrheitswahl sind bei 2 Optionen gleich. Das habe ich akustisch gerade nicht verstanden. Das war immer wieder Approval sehr schnell. Approval und Mehrheitswahl ist bei 2 Optionen identisch. Lass uns später drüber streiten. Also die Frage ist, ob ich nur ein Kreuzchen machen darf oder potenziell auch 2. Aber ich würde jetzt einfach mal abfragen, jedes Bundesvorstandsmitglied, welchen Ort er präferiert. Und fange da mal mit an, in derselben Reihenfolge wie immer, mit Bernd. Bremen. Sebastian? Ich finde sie beide zu teuer, aber Bremen. Ich bin auch für Bremen. Swanelt? Bremen. Sven? Die Entscheidung wird sehr schwer. Ich glaube, ich nehme Bremen. Katar? Aus Kostengründen Bremen. Klaus? Ja, ich würde jetzt gerne aus Spaß für Hannover stimmen, aber wir sind in der Bundesvorstandssitzung der 6 größten Partei, also machen wir das mit dem Ernsthaften. Ich bin auch für Bremen. Und Christoph? Ja, Bremen. Und wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Andi. Bremen. Damit haben wir uns zumindest schon mal auf Bremen geeinigt. Jetzt ziehen wir das Verfahren, auch wenn es ein bisschen schwachsinnig ist, eben noch schnell durch, so wie angekündigt. Also ich stelle jetzt die Frage als Beschluss sozusagen. Der Bundesvorstand beschließt, den nächsten Bundesparteitag in Bremen zu machen. Bernd, kannst du dem zustimmen? Vielleicht nochmal kurz das Datum nennen hier für die Abwesenden, weil es unklar ist, genau wann das ist, das in den Antrag mit integrieren. Der nächste Bundesparteitag wird, ich glaube, das war der 29. November, oder? Ja, ich wollte jetzt das Datum eigentlich nicht, damit wir noch ein paar Tage Zeit haben, die Hotelsachen zu klären und so weiter. Weil in Neumarkt sind wir ziemlich auf die Fresse gefallen, als uns HRS fast das gesamte Hotelkontingent weggeschnappt hat. Ist in Bremen nicht so dramatisch, aber ja, gut. Okay, dann zieh zurück. Okay, dann machen wir es erstmal ohne Datum und der aufmerksame Hörer hat es ja jetzt schon mitbekommen. Also der Bundesvorstand beschließt, den nächsten Bundesparteitag in Bremen zu machen. Bernd, bist du dafür? Dafür. Sebastian? Ja. Ich bin auch dafür. Swanel? Dafür. Sven? Dafür. Katha? Dafür. Klaus? Ich bin dafür. Christoph? Ich bin auch dafür. Und Andreas. Andi. Dafür. Damit hätten wir uns auf Bremen als Veranstaltungsort für den nächsten Bundesparteitag geeinigt. Herzlich willkommen. Dann danke ich für die Entscheidung und werde mich jetzt in die Arbeit stürzen. Vielen Dank dafür. Stimmt, ich habe eine Ergänzung dazu. Ja, Florenz, das wirst du nicht. Du wirst erst Pause machen und am Wochenende die Therme fahren und dich dann in die Arbeit stürzen. Geht nicht, ich muss schon die Abrechnung für Neumarkt machen. Ich muss Rechnungen bezahlen. Aber ich gehe am Wochenende in die Therme, keine Sorge. Okay. Sehr gut. Gut, dann können wir den Tagesordnungspunkt 4 schließen und übergehen zum Tagesordnungspunkt 5. Und das sind die Fragen an den Bundesvorstand. Wenn ihr also aus dem Zuhörerraum eine Frage an uns habt, dann kommt einfach hoch in den Sprecherraum. Ich werde versuchen, eine Rednerliste zu führen. Vielleicht die Leute, die jetzt nichts sagen wollen, aus dem Sprecherraum rausgehen. Und ja, wie gesagt, die, die uns eine Frage stellen wollen, einfach in den Sprecherraum hochkommen. So, der faire Pirat. Also ich mache mal den Proxy für eine sehr wild auf der Mailingliste laufende Diskussion, dass Sebastian auch wiederum als Proxy für wen auch immer, weil er schreibt nur, die Idee wäre nicht von ihm gewesen, eine 10er oder 11er oder weniger Spitzenkandidaten-Geschichte aufmachen will. Und da würde ich gerne Näheres zu wissen, wie das zustande gekommen ist, weil so kostet es immens viel Zeit und Mühe allen Leuten, die da schreiben und drüber nachdenken und sich drüber aufregen, und das ist wenig hilfreich. Wortmeldung Bernd. Ja, Bernd, bitte. Die Idee, eine Art Fußballmannschaft zu präsentieren, stammt von mir. Verbunden mit der Idee, auch Gesichter für die Piratenpartei zu präsentieren. Und Sebastian hatte jetzt einmal die Kandidaten gefragt, wie sie zu einem solchen Vorschlag stehen. Insofern zielt die Frage dann wohl eher auf mich. Wir haben, soweit ich das sehen kann, bislang auch in den Vorgesprächen mit einzelnen Kandidaten eher negative Rückmeldungen bekommen. Ob das jetzt so kommen wird, sehe ich derzeit nicht. Aber das ist denn der Stand der Dinge. Also Sebastian ist nicht bitte Zielscheibe von Kritik, sondern er hat danach gefragt, weil ich diese Vorstellung und Idee hatte. Darf ich dazu noch was ergänzen? Dann schreibe ich mir meinen Redebeitrag nachher im Top 6. Ja, schieß los dazu. Ich habe die Debatten mitverfolgt auf der Mailingliste der Kandidaten und der Vorbereitung zur Bundestagswahlliste, und ich möchte hier an der Stelle mal dem Sebastian meinen Respekt aussprechen, wie ruhig er trotz dieser teilweise unglaublich unsachlichen und unhöflichen Kritik geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ich das... Nein, ich weiß, dass ich das nicht hinbekommen hätte. Da wird zu einer Telco eingeladen, dann entspinnt sich eine 10-Mail lange Diskussion, warum er denn nicht das Mumble nimmt. Der Sebastian stellt eine Frage, macht einen Vorschlag, wie man diese Idee umsetzen könnte, und anstatt dass Gegenvorschläge kommen oder irgendwie sonst wie konstruktiv gearbeitet wird, auf den Bupo draufgehauen, der irgendwie versagt hätte, wird erzählt, was dieser Blödsinn denn soll, dass das ja völlig unpiratisch wäre, so eine Gruppen und der ganze übliche Trott. Ich bin da persönlich sehr beeindruckt, dass er das noch nicht einfach hingeschmissen hat und nicht einfach gesagt hat, macht euren Scheiß alleine. Wenn ihr immer alles besser wisst, dann macht es auch selber besser. Insofern dann danke, dass er das so ruhig dahin nimmt. Jo, gibt's sonst noch jemanden von den Bundesvorstandskollegen, der was dazu sagen möchte? Nur kurz danke. Alles klar. Gut, dann hätte ich als nächstes, wenn ich es richtig gesehen habe, den Bastian BB auf der Rednerliste. Ja, danke schön. Ich habe noch eine Nachfrage zum Basisentscheid. Das ist ja nur ein Tool, was wir uns eigentlich erstmal alle gewünscht haben, nämlich eine Entscheidung zwischen Parteitagen, an der jeder Mann mitwirken kann. weshalb da Software erstmal notwendig ist, erschließt sich mir nicht. Weswegen da jetzt irgendwelche Professoren drüber sitzen müssen, dass man das umsetzt, erschließt sich mir auch nicht. Das Ding steht in der Satzung und das hat umgesetzt zu werden. Es gibt da auch verschiedene Elemente, wie man das umsetzen kann. Wenn der Bundesvorstand der Meinung ist, er müsse das jetzt erstmal evaluieren und feststellen und überlegen, dann darf ich mal einen Jubel in Bingen von 2010 erinnern mit Liquid Feedback. Da wurde das einfach gemacht und gut ist. Das war vielleicht eine andere Fraktion. Jetzt wird noch nicht mal eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, was ich sehr despektierlich finde. Für jeden Kram ist eine Pressemitteilung rausgegeben worden, dieses wird blockiert. Es ist eine vorbereitete Pressemitteilung, die ganz sachlich darauf hinweist, was passiert ist, und das wird nicht freigegeben. Dazu Kosten. Für Liquid Feedback waren maximal 800 Euro freigegeben worden, wenn ich mich recht entsinne, aus der Historie aus Bingen. Das dürfte wohl etwas mehr geworden sein. Ich finde dieses Tool Basisentscheid erstmal sehr rechtssicher und sehr gut. Und wir haben ja gesagt, mutig sein, nicht? Und ich finde das sehr schön, wenn der Bundesvorstand einfach mal jetzt in die neue Satzung guckt und seine Aufgaben macht oder sie anderen überträgt. Dann können wir nämlich mal ausprobieren, ob das funktioniert oder auch nicht. Dankeschön. Alles klar, Bastian. Danke für dieses Statement. Aber ich würde darum bitten... dass auch wirklich in diesem Tagesordnungspunkt tatsächlich Fragen gestellt werden, weil wenn jeder Pirat jetzt Statements macht, dann kommen wir nicht weiter. Und jetzt der Klaus. Ja, genau, ich habe die Frage auch vermisst. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten nur zu der Frage, warum da jetzt eine Software gebraucht wird. Der große Teil, der ja auch einen großen Raum in dieser vorbereiteten Pressemitteilung einnimmt, ist dieser Online-Teil. Und dazu braucht es ja irgendeine Software, weil die Bits sich ja nicht von selbst hin und her schieben. Insofern ist das ja, wollte ich das mal festhalten. Ja, vielen Dank. Gibt es von den Bundesvorstandskollegen noch weitere Wortmeldungen zu diesem Beitrag? Ja, von mir. Herzlichen Dank für die Anmerkung. Der Bundesvorstand hat wie im Verlauf der Sitzung heute auch schon deutlich gemacht, dass er diese Aufgabe mit in seine Klausurtagung mitnehmen wird. Und ich habe keine Hinweise darauf, dass Satzungsänderungen, die beschlossen sind, durch in irgendeiner Art und Weise blockiert werden oder behindert werden. Wir werden unsere Aufgaben nachkommen und ich freue mich auch auf die Umsetzung. Also das besteht keine Sorge, Bastian. Wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten so rasch wie möglich. Jo. Dann, wenn es keine weiteren Wortmeldungen aus dem Bundesvorstand gibt. Ich habe eine Ergänzung. Der Bastian hat im Mumble-Chat geschrieben, was die Sachen mit der Software und der PM ja, das als Frage gemeint hat. Möchte da jemand darauf antworten von uns? Ja, Software, es geht ja um eine Online-Beteiligung und das setzt natürlich eine Software voraus. Und zusätzlich haben wir ja noch das Problem der Akkreditierung. Das muss ja auch dokumentiert werden und das wird bei uns dann sicherlich auch auf elektronischem Wege gemacht. Das heißt, wir werden da sicherlich keine Papierakten führen, weil wir ja auch eine digitale Note in unserem Parteiprogramm haben. Also von daher benötigen wir auch eine Software. Nachfrage? Bitte nicht, keine Nachfrage. Also wir wollen jetzt weitergehen. Bitte, Bastian, investiere ein bisschen Vertrauen in die Arbeit des Bundesvorstands und der Gesamtpartei. Sonst machen wir hier einen eigenen Tagesordnungspunkt auf und das wollen wir nicht. Das sind Fragen an den Bundesvorstand. Ja, genau. Also natürlich kann jeder auch eine zweite Frage stellen, aber ich würde die Rednerliste jetzt auch erstmal so von oben nach unten weiter abarbeiten, damit die anderen auch zu Wort kommen können. Und als nächstes ist die Alusru dran. Ja, danke schön. Ich wollte eigentlich nur nachfragen. Der Bernd hatte ja bei der Piratinnen-Con erfreulicherweise eine Antidiskriminierungsauftragte angekündigt. Ich wollte fragen, wann die ausgeschrieben, der die ausgeschrieben wird. Wortmeldung Bernd. Bitte? Die Ausschreibung wird in dieser Woche erfolgen, soll dann bis Ende Mai laufen und in der ersten Juniwoche eine Entscheidung getroffen werden. Dankeschön. Bitteschön. Das ist mal effizient. Und jetzt der Jens, der Zombie. Ja, hallo. Ich hätte gerne vom Bundesvorstand ein Stimmungsbild, ein Feedback zu dem aktuellen Konzept für diese AG-Datenschutzkonferenz, die wir geplant haben in München. War es so, wir hatten da jetzt verschiedene Locations angefragt und haben uns da jetzt, momentan hat sich das so eingependelt auf die Stadthalle Germering, das ist ja zentral gelegen. Wir haben jetzt ungefähr 150 Leuten geplant und wir wollen im Wesentlichen das ja Ende August machen, um Wahlkampf zu machen in Bayern. Das heißt, um unsere Themen vor allem auch nach außen zu kommunizieren. Also nicht eine Konferenz, die nach innen gerichtet ist, wie zum Beispiel eine Euricon, wo Leute hinkommen und sich über parteiinterne Anträge entwickeln, sondern da sollen eben keine Anträge gemacht werden, sondern da sollen im Wesentlichen so Programmpunkte und unsere Themen halt nach außen vertreten werden. Und die Kosten, die wir jetzt errechnet haben, die liegen momentan so bei 2.850 Euro mindestens. Das ist in dem Sinne dann der Raum, Netzwerk und Technik und Streaming. Und wir kämen dann nochmal für Werbung und zum Beispiel für die Bereitstellung von so Konferenzmappen kämen dann nochmal so ungefähr 1.250 Euro. Dazu haben wir ausgerechnet, dann liegen über 4.100 Euro. Jetzt wollte ich einfach mal ein Feedback haben vom BUFO, ob wir da grundsätzlich in die richtige Richtung unterwegs sind oder wie denn so die Meinung dazu ist. Wortmeldung Bernd. Ja, Bernd. Also Katar hatte gerade zu Beginn der Sitzung ja schon angekündigt, dass so eine Veranstaltung geplant ist und hatte sich auch nach den Budgetgrößen erkundigt. Ich würde einfach jetzt Katar ein bisschen Zeit geben wollen, damit sie das auch in der internen Kommunikation im BUFO auch ein bisschen kennenlernt. Eine erste Einschätzung von mir zu der Budgethöhe, sie ist sehr, sehr hoch, also 4.000 Euro. Das wird schon ein bisschen den Rahmen sprengen, weil man für andere Veranstaltungen dann kein Geld hat. Gegebenenfalls ist aus meiner Sicht vielleicht einmal zu prüfen, ob nicht Unterstützung durch Landesverbände geleistet werden kann. Okay, danke. Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, es gibt eine aus dem Pad, die auch ich gleich beantworten möchte, und zwar geht es darum, ich lese mal vor, hat der Bundesvorstand vor, die Verfassungslage bezüglich der Parteienfinanzierung neu einzulegen und wieso lag dem Anwalt keine Bevollmächtigung vor? Also im Hintergrund, letztes Jahr hat die Partei geklagt gegen die Neuregelung der Parteienfinanzierung. Dort habe ich letzte Woche die Nachricht bekommen von dem Beauftragten, dass die Klage aus formalen Gründen abgewiesen wurde. Ich habe aufgrund des Parteitags noch nicht weiter nachgebohrt, was, warum, durch wen und wann da schief ging. Das mache ich die nächsten Tage noch. Ich würde es auch bitten, das nicht öffentlich zu machen, also noch nicht öffentlich zu machen, weil ich nicht öffentlich über Dritte reden möchte, die jetzt nicht anwesend sind, erst mit denen direkt klären möchte, was genau passiert ist. Wenn das raus ist, wenn ich das weiß, werde ich darüber informieren im Vorstandsportal. Ja, vielen Dank, Klaus. So, ich habe versucht, die Rednerliste, ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, wer wann in den Chat, in den Sprecherraum gekommen ist. Deswegen mache ich es jetzt einfach alphabetisch runter und damit wäre der Bernd als nächstes dran. Ich mache es wie immer auch recht kurz, hoffe ich. Und zwar im Themenbereich Umwelt und Landwirtschaft insbesondere. Wir haben seit gestern eine Petition online, nämlich der Saatgutsache, die da vor 3-4 Wochen bei der EU passiert ist. Ich fände es klasse, wenn der BUFO mal von ihren Twitter-Accounts und anderen Medien die Petition irgendwie ein bisschen bewerben könnte. Ich denke, ich werde es auch ab morgen dann, wenn wieder Platz auf der Website ist, da mal verlinken und hoffe, dass alle Piraten zumindest die Petition unterstützen. Ich gehe davon aus, dass du das als Frage gemeint hast, dass wir das auch gut finden. Ich finde das gut. Gibt es da sonst noch weitere Wortmeldungen zu? Dann wäre jetzt der Parzival. Entschuldigung, hört ihr mich? Ja, du bist so gut zu verstehen. Du könntest jetzt sprechen. Sonst würde ich jetzt erstmal den Richard nochmal vorziehen, bis vielleicht dein Mikro wieder tut. Ja, das ist so. Hört ihr mich? Ah, jetzt bist du zu verstehen. Hört. Dann schieß mal los. Ja. Man kann dich gut hören. Oh, okay, weil mein Rechner ist mir gerade ausgegangen. Okay, achso, jetzt hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, mein Rechner ist mir gerade gesperrt worden. Kurze Frage. Ich habe am Wochenende mit Bedenken gesehen, wie es Anita Möllering, der unser Pressesprecherin geht, und habe die dringende Bitte an den gesamten BUFO da eine Lösung zu finden und sie in den Urlaub zu schicken, erstmal damit sie sich erholt und dann weitere Gedanken sich zu machen, wie das weitergeht. Also die ist die Fürsorgepflicht für Mitarbeiterinnen, die einzige, die wir haben, möchte ich kurz darum bitten, dem nachzukommen. Das war meine Bitte. Wortmeldung, Bernd. Ja, Bernd. Ja, Bernd. Wir kommen der Fürsorgepflicht nach. Und Anita hat sich 2 Tage ausgeruht. Und sie kann Urlaub betragen. Und dann kriegt sie auch Urlaub. Aber sie hat keinen Urlaub beantragt. Parzival, du solltest Push-to-Talk anmachen. Ich habe dich gerade gemutet, weil dein Dings die ganze Zeit noch offen war. So, und dann hätte ich jetzt Richard als nächstes auf der Tagesordnung. Ja, ich möchte zur Frage von vorher zurückkommen. Da war die Rede von, es gibt zu diesem Basisbeschluss eine Pressemitteilung, die wohl offensichtlich vorbereitet war, aber es ging keine raus. Da hätte ich dann doch mal die Frage, was das Problem ist, beziehungsweise wann es denn eine Pressemitteilung zu diesem äußerst wichtigen Thema geben wird. Weil wir machen ja viele Pressemitteilungen, aber zu so einem wichtigen Beschluss sollte vielleicht doch mal eine rausgehen, wollte ich mal fragen, wann das sein wird. Wortmeldung Bernd. Ja, Bernd, bitte. Von mir liegt eine Freigabe vor zu einer Pressemitteilung. Ich weiß auch nicht, woran es jetzt liegt. Es ist so, dass die Bundesvorstandskollegen ja jetzt nach dem Bundesparteitag auch ein bisschen auch Pause brauchen, weil sie natürlich auch 72 Stunden ununterbrochen anwesend waren. Aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass es jetzt irgendwie bewusste oder verschleppte Verzögerungen gegeben hat. Es gab bei der Pressemitteilung von meiner Seite aus die Bitte, vor der Pressemitteilung mit Sven bzw. Klaus zu reden, um zu klären, dass technische Details korrekt sind, dass auch gegebenenfalls geäußerte Zeiten, Startpunkte oder ähnliches korrekt sind, dass man nicht eine inhaltlich falsche PM rausschickt. Das war an der Stelle alles. Ja, ich kann dazu nochmal sagen, ich habe erstmal gesagt, ich wäre erstmal dagegen, weil ich mich selbst noch nicht ausreichend damit beschäftigen konnte. Und ja, wenn jetzt wieder vielleicht einige aufschreien, es gab 5 Wochen die Anträge. Ich habe aber nicht 5 Wochen Zeit, um mir alle Anträge ausreichend durchzulesen, sondern habe den BPT vorzubereiten. Und auch danach muss man die Sachen nochmal genauer lesen und auch im Vorstand dann nochmal genauer diskutieren. Deswegen habe ich zum jetzigen Zeitpunkt erstmal gesagt, nein, ich habe aber mittlerweile meine Freigabe auch eingetragen. Ja, ich wollte nur ergänzen, dass es auch von mir kein Veto oder ähnliches gab. Ich habe zu den beiden Texten, die vorliegen, inhaltlich Anmerkung gemacht und Ergänzung vorgeschlagen. Ansonsten habe ich mich aus dem Freigabeprozess rausgehalten, weil das nicht mein Department ist. Ein kleiner Hinweis, die gesammelte Haus- und Hofpresse, die uns beobachtet und begleitet, die war auf dem Bundesparteitag da, die hat mitbekommen, was passiert und was beschlossen ist. Am Ende entscheidet sie, was und worüber berichtet wird. Da hätte auch eine enthusiastische PM, die wir 3 Tage später nachschieben, wenig. Da geht es eher darum, dann jetzt zu zeigen, das Ding ans Laufen zu bringen und diese Beteiligung, die wir jetzt beschlossen haben, tatsächlich durchzuführen. Und da ist diese Pressemitteilung, die jetzt so gefühlt ein bisschen hochgepusht wird, ein echt kleines Mosaiksteinchen, an dem man unsere Energie nicht groß verbrauchen sollte. Ja, vielen Dank. Noch weitere Wortmeldungen. Hallo, ich stehe in der Liste, oder? Das war jetzt erstmal an den BUFO gemeint, zu der aktuellen Frage sozusagen. aber wenn da jetzt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen sind, hast du das Wort, Entropie. Ja, ich möchte die Anmerkung zu dieser Frage noch geben. Es war so, dass ich am Sonntagabend den Presseleuten von uns alle Sachen ins Pad diktiert habe über diesen Basisentscheid und seither leider nichts mehr von den Presseleuten gehört habe. Also ich stehe natürlich jederzeit Rede und Antwort. Wundere mich, dass überhaupt nichts rausgegangen ist und dass eigentlich so etwas, so eine parteischädigende Äußerung oder Meldung rausging, dass wir keine Online-Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das ist durch alle Medien gegangen und ich finde das katastrophal. Also das sollte unbedingt so schnell wie möglich korrigiert werden und klargestellt werden, weil ich denke, das ist etwas sehr Wesentliches für den Bundestagswahlkampf, dass wir das zeigen, dass wir das beschlossen haben und dass wir das umsetzen wollen. Es ist auch egal, ob wir das jetzt vielleicht nicht sofort umsetzen können. Es steht in der Satzung und es zeigt unseren Willen dazu. Das ist das Wesentliche. Das Gleiche wäre auch beim SMV-Beschluss der Fall gewesen, auch wenn wir dort keine Geschäftsordnung beschlossen hätten. Wir hätten den Willen gezeigt und das soll wirklich in die Presse, so schnell wie möglich, bitte. Von meiner Seite aus nochmal der Hinweis, dass der Presse bekannt ist, was wir beschlossen haben. Es gab die Veröffentlichung, es gibt die Beschlusslisten, es waren sehr viele Journalisten während dem Bundesparteitag anwesend. Ich möchte weiterhin, und das ist mir eigentlich sehr viel wichtiger, darauf hinweisen, dass eigentlich alle Mitglieder der Bundespresse, insbesondere alle Mitglieder der SG-Presse, ehrenamtlich arbeiten, das neben dem Beruf her machen, die von Freitag, teilweise von Donnerstag an, bis Sonntagnacht länger als die meisten Piraten auf dem Bundesparteitag waren, und zwar alle Mitglieder der SG-Presse da eingebunden waren, ihre ganze Freizeit reingesteckt haben, vom Parteitag nichts mitgekriegt haben, teilweise über das ganze Wochenende weniger als 12 Stunden geschlafen haben, insgesamt über das ganze Wochenende summiert. Und ich halte es für durchaus sinnvoll, dann zu sagen, sie haben sich auch mal erstens eine kleine Pause verdient und zweitens nicht mit der Anspruchshaltung ranzugehen, nur wenn man eine PM reinkippt, zu sagen, sie muss sofort bearbeitet werden. Ansonsten wurde bereits erläutert, warum diese PM sich hier ein Stück weit verzögert hat. Und gerade wenn wir sagen, das ist so wesentlich, dass wir das darstellen, dann sollte das auch korrekt sein. Ob diese PM jetzt einen Tag früher oder später kommt, ändert an dem Inhalt der PM oder an der Relevanz der PM genau gar nichts. Was die strategische Bedeutung angeht, dieser Entscheidung, darüber kann man trefflich streiten. Wenn man sich den größten Teil der Meldungen anschaut zum Bundesparteitag, sieht man andere Schwerpunkte. Ja, vielen Dank. Ich muss mich erstmal wieder scrollen. So, Christoph habe ich jetzt auf der Rednerliste. Ja, ich halte es für wichtig, dass wir keine Versprechen abgeben, die wir noch gar nicht halten können. Es ist, glaube ich, dem Bundesvorstand noch nicht wirklich bewusst, welche Software, welche Umsetzungsideen der Antragsteller beim Bundesparteitag vorgesehen hat. Und deswegen ist es dann auch sehr schwierig, dieses Versprechen abzugeben. Vor allen Dingen geht es ja nicht darum, die Presse richtig zu stellen, sondern die Öffentlichkeit zu informieren. Und ich glaube, diese Information sollte dann auch Hand und Fuß haben. Nochmal ein Hinweis von mir. Nee, ich grätsche es nochmal kurz rein. Ich grätsche das trotzdem mal rein. Wir sind hier in Fragen an den Bundesvorstand und wir sollten nicht Debatten führen, die eigene Tagesordnung begründen könnten. Bernd, ich gebe dir recht. Ich möchte meinen Satz trotzdem noch sagen. Hier ist das Wort parteischädigende Äußerung in der Presse gefallen. Da möchte ich darum bitten, dass solche schwerwiegenden Vorwürfe entweder mit Hand und Fuß an uns geschickt werden, wer das tut, dass solche Vorwürfe gegen die Presse unterlassen werden, weil das nichts bringt, oder dass man vielleicht sich in der Notwahl befleißigt, die etwas weniger drastisch und schwerwiegend ist. Dankeschön. So, dann haben wir noch eine Frage von dem Pirat Jörg, die hier, glaube ich, zu Protokoll gegeben ist. Ich lese die mal kurz vor. Wieso will die Partei respektive der P-Shop keine Piratenjacken trotz bevorstehender Wahl selbst vermarkten? Da habe ich schon einen Redebeitrag von Klaus und danach Swanhild, Fragezeichen. Ja, ich möchte nur kurz den konkreten Vorgang, auf den sich das bezieht, erwähnen. Der Pirat Jörg hat im Foyer am Samstag seinen Stand aufgebaut und orange Jacken mit Piratenlogo verkauft. Es gab dann im Laufe des Tages auch irgendwie eine Modenschau mit RTL und Filmaufnahmen. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon von der Versammlungsleitung und ich glaube von Florenz, nee, Florenz war nicht dabei, von der Versammlungsleitung angesprochen worden, dass das so nicht vorgesehen oder genehmigt war, zumindest diese Modenschau nicht. Da kam dann auch die Frage, ob der dieser Verkaufsstand, der ja parteiextern ist und auf Rechnung von Gerhard Jörg läuft, genehmigt ist. Dort hat man mir gesagt, das wäre zwischen dem Piratenshop und Florenz geklärt. Am Abend des Samstags kam Swanel zu mir und es stellte sich dann raus, dass dort nichts geklärt oder genehmigt war, sondern dass der Piratenshop, soweit ich das mitbekommen habe, lediglich gesagt hat, dass er selbst da jetzt kein Veto einlegen möchte und nichts dagegen hat. Wir haben dann aufgrund unserer Policy, dass es auf dem Bundesparteitag keinerlei Verkaufs- oder Informationsstände von externen Organisationen oder Firmen gibt, gesagt, dass der Stand am Sonntag nicht genehmigt wird. Das musste zum Beispiel auch der Vorwart, der am vorne an der Ecke die Unterschriften sammelte, musste seine Plakate rumdrehen, damit das kein offizieller Infostand dieses Vereins war. Das hängt damit zusammen, dass wir, wie gesagt, eine ganz strikte Policy fahren, dass es keinerlei parteiexterne Stände gibt. Ich kann mich erinnern, wie wir immer drüber johlen über die Plakate und Sponsoringwände bei den anderen Parteitagen, wie wir uns darüber ärgern, dass Lobbyisten ihre Stände haben. Und da möchten wir die bessere Partei sein und da müssen wir, sagen wir, dass keiner, egal wer, einen Stand kriegt, auch nicht die Guten, auch nicht die, die für dieselbe Sache kämpfen, sondern einfach keiner außer die Partei. Das ist keine Aussage in Richtung der Stände, die das dort keinen Platz kriegen, auch der mehr Demokratieerfahrung hat keinen Platz bekommen und muss dann transparent nicht ausrollen. Das ist einfach eine ganz strikte Policy, dass wir dort für externe Organisationen und Stände keinen Platz bereitstellen. Und ich weiß nicht, ob Swanhild noch was zur generellen Sache sagen möchte, was den Shop und diesen Jackenshop angeht. Ja, ich sage auch gerne was dazu. Grundsätzlich ist Tom nicht bevollmächtigt, Plätze zum Verkauf bereitzugeben oder nicht. Das hat er auch gar nicht gemacht. Er hat nur für seinen Shop geredet, dass die Jacken für ihn keine Konkurrenz sind. Es wurde zu keinem Zeitpunkt einer der Bundesvorstände oder der Verantwortlichen gefragt, ob als eine außerparteiliche Genehmigung zum Verkauf vorliegt. Und davon habe ich erst am Samstagabend im Gespräch mit Tom erfahren, dass keine Genehmigung vorliegt und habe dann auch entsprechend gehandelt, dass nämlich nur parteieigene Stände verkaufen dürfen, aber keine Verkäufer von außerhalb. Zu den Jacken als solches. Der Lieferant ist Tom bekannt und vom Lieferanten würde er die Jacken erheblich günstiger bekommen als dies Angebot, was der Pirat Jörg dem Shop gemacht hat. Pirat Jörg vertritt ein eigenes Geschäftsmodell, an dem er auch recht gut verdient. Und diesem Geschäftsmodell können wir nicht zustimmen. Und deshalb können wir das Angebot von Pirat Jörg nicht annehmen, im Auftrag des P-Shops die Jacken für die Partei zu verkaufen. Ja, vielen Dank. Und jetzt habe ich noch den Planet Fox im Sprecherraum. Ich wollte mich nur bedanken bei Tarzun für die Schilderung des ganzen Falls und dass es jetzt aufgeklärt ist. Und ich stimme dem Bundesvorstand auch zu, wie er das jetzt gehandelt hat. Nur es war mir nicht am Montag oder am Sonntag, wie ich mit dem Tarzun darüber gesprochen habe auf Twitter, soweit plausibel. Aber vielen Dank. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. So, und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, den Punkt Fragen an den Bundesvorstand hinter uns zu bringen und kommen jetzt noch zum regulären Tagesordnungspunkt 6, Verschiedenes. Gibt es da noch Punkte für Verschiedenes? Das scheint nicht der Fall zu sein und damit sind wir dann durch den öffentlichen Sitzungsteil fast durch. Es bleibt mir noch zur nächsten Bundesvorstandssitzung einzuladen. Und zwar wird die in 14 Tagen am 29.05.2013 um 20 Uhr wieder am selben Ort stattfinden. Vielleicht auch mal für die Neuen. Wir haben uns im alten Bufo so ein bisschen das Verfahren angewöhnt, dass wir in den Wochen zwischen den Bundesvorstandssitzungen auf Wunsch sozusagen eine nicht öffentliche Feedbackrunde machen, also uns auch im Mumble treffen, nicht öffentlich, um einfach mal auch im informellen Rahmen Sachen, die wichtig sind, zu besprechen. Allerdings haben wir ja auch diese oder beziehungsweise übernächstes Wochenende unser Treffen in München, das zu anmerken. Und daher die Frage, gibt es irgendjemand, der solch eine nicht öffentliche Feedbackrunde dann demnach am 22.05. abends machen wollen würde? Ja, ich würde gerne damit mit regelmäßig wieder beginnen, dass wir das machen, aber nicht um 19, sondern um 20 Uhr. Gibt es da Widerspruch oder Alternativvorschläge zu dem, was Bernd gerade gesagt hat? Ja, ich muss da nochmal schauen, wie das zeitlich für mich passt, aber das können wir auch in München besprechen. Gut, dann würde ich jetzt am 22.05. Um 20 Uhr zu einer nicht öffentlichen Feedbackrunde einladen. Und schließe damit jetzt den öffentlichen Sitzungsteil. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, liebe Zuhörer. In ein paar Tagen wird es auch wieder im Vorstandsportal die Mitschrift und auch die Audioaufzeichnung geben. Wir haben ja eben beschlossen, dass wir noch einen nicht öffentlichen Sitzungsteil machen. Ich würde gerne zwischendurch noch mal kurz die sanitären Anlagen aufsuchen. Vielleicht können wir sagen, dass wir uns in 3-4 Minuten im nicht öffentlichen Raum treffen und dann weitermachen. Ja, das können wir machen. Können denn Kater, Andi und Christoph da hinein jetzt oder ist der freigegeben? Das ist nämlich der Raum direkt unter euch. Ich kann sie reinziehen. Gut, dann hüpfen wir mal alle. Die Aufzeichnung läuft noch. Ich grüße meine Mutti, die morgen Geburtstag hat. Oh ja, ja, ich